Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, sagt der Herr voller Liebe. Es ist nicht wie die Welt geht, es ist ein Friede für immer. Die